Heute geht es um Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach, zwei Klassiker der Kinderliteratur von Astrid Lindgren. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Dramaturg John von Düffel sprechen über Freundschaft, Freiheit und Komik im Werk der schwedischen Kinderbuchautorin. Eine Spezialausgabe der Reihe Klassiker der Schullektüre, aufgezeichnet am 25. September im Literaturhaus Stuttgart. Moderation Anja Brockert. Herzlich willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Er ist ein schöner, grundgescheiter und gerade richtig dicker Mann mit einem Propeller auf dem Rücken. Sie hat ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und ist das stärkste Mädchen der Welt. Pippi Langstrumpf und Karlsson von Dach sind wahrscheinlich zwei der berühmtesten Kinderbuchfiguren von Astrid Lindgren, die übrigens vor 110 Jahren geboren wurde, am 14. November 1907. Anlass genug, mal wieder in diese Kinderbuchklassiker hineinzutauchen. Pippi Langstrumpf erschien 1945, vor über 70 Jahren. Karlsson von Dach erschien 1955, hat also auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Aber das scheint überhaupt nichts zu machen. Kinder und Erwachsene lieben diese Geschichten bis heute. Woran liegt das? Sind es einfach zeitlose Märchen oder berühren diese Geschichten doch noch andere Sehnsüchte und Wünsche in uns? Was macht dieses ganz spezielle Lindgren-Flair aus? Und wie würden Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach wohl miteinander umgehen, wenn sie sich treffen würden? Vermutlich haben Sie alle hier die Geschichten gelesen in Ihrer Kindheit oder spätestens haben Sie sie Ihren Kindern vorgelesen oder Ihren Enkelkindern. Auch Ulrike Dresner und John von Düffel kennen diese Bücher gut. Vorab müssen wir noch kurz sagen, wir duzen uns, weil wir uns ganz gut kennen. Wundern Sie sich also nicht. Ulrike und John, stimmt es überhaupt, dass man diese Pippi Langstrumpf-Geschichten auch als Erwachsener gerne liest? Also hat es euch Spaß gemacht, beim Wiederlesen von diesem ungezogenen und frechen Mädchen zu hören, das Tassen und Teller vom Baum wirft, das Kaffeekränzchen sprengt, das lügt wie gedruckt und Leute durch die Luft wirft? Ja, es hat mir Spaß gemacht, aber sehr unterschiedlichen Spaß. Und ich glaube, dass beim Wiederlesen von Astrid Lindgren-Texten oder überhaupt von Kinderbüchern es eben einen großen Unterschied macht, ob man als Kind dieses Buch gelesen hat und vielleicht geliebt hat oder nicht. Ich kannte zum Beispiel Karlsson vom Dach als Kind nicht und habe es jetzt neu gelesen und es ist relativ weit weggeblieben. Währenddessen bei Pippi Langstrumpf eine ganze Welt von Erinnerungen aufgeht. Genauso auch bei Wir Kinder aus Bullaby, das war, glaube ich, mein zweites oder drittes Buch, das ich jemals hatte. Und ich fand diese Lektüren naturgemäß interessanter, weil sie sich so schichten. Das eigene Lesen, das eigene Wahrnehmen kommt zurück, die Lesesituation mit meiner Tochter und also das Vorlesen, aber auch das ganze umgebende, ja, fast die ganz umgebende Warenwelt, möchte man heute schon sagen. Auf jeden Fall aber die Illustrationen und die Verfilmungen. Ich glaube, das sind ja Fälle, in denen wir zwar über Bücher sprechen, aber auch die anderen medialen Welten, die sich hier angedockt haben, mit einer Rolle spielen in der Rezeption. Also dieses Pippi Langstrumpf, jeder weiß, wie sie aussieht, weil man sie überall gezeichnet findet, in den Büchern ja schon von Anfang an auch. Und natürlich auch die ganzen Pippi Langstrumpf-Derivate, ein Teil fast schon unseres kulturellen Gedächtnisses geworden sind. John, wie ging's dir? Ja, mir ging es so, dass ich gedacht habe, der Begriff des Klassikers, den wir ja sozusagen auch in unserem Erwachsenenprogramm immer betrachten, der hat für mich in Bezug auf Astrid Lindgren eine ganz besondere Bedeutung, weil ich würde mal die gewagte These aufstellen, dass die Klassiker sozusagen des Erwachsenenprogramms dann doch in gewisser Weise weniger ewig sind, vielleicht sogar auch schneller altern, als Astrid Lindgren. Für mich ist es auch bei den Büchern, die ich zum Beispiel als Kind nicht gelesen habe, das ist zum Beispiel Ferien auf Saltkrokan, das habe ich nur vorgelesen als Vater und muss sagen, das hat mich unheimlich in seinen Bann gezogen. Das heißt, sie hat eine Welt geschaffen, also Welten, muss man fast sagen, geschaffen. Und diese Welten sind für mich von einer unglaublichen menschlichen Nähe geprägt, einer Nähe, die man erfahren kann, in die man sehr schnell wieder reinkommt, wenn man Kindheitserinnerungen daran hat, aber in die man auch kommen kann als erwachsener Mensch und tatsächlich etwas findet von einem dann doch sehr verzauberten Ort. Und ohne das romantisieren zu wollen, finde ich, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, Kinderbuchautor zu sein und anzutreten gegen Astrid Lindgren, weil die Kindheitswelten, die sie geschaffen hat, sind für mich so gültig, dass ich sagen würde, da braucht eigentlich gar nichts Neues daherkommen. Aber diese Kindheitswelten sind tatsächlich Klassiker. Was mögt ihr an dieser Pippi-Figur? Naja, ich mag an Pippi Langstrumpf zunächst mal ganz egoistisch als Vater einer Tochter, dass es eine Geschichte ist, die sich ganz klar an ein Mädchen richtet. Das ist ja von Astrid Lindgren auch für ihre Tochter zunächst mal erzählt worden. Eine Ermutigung ist, den eigenen Kräften zu trauen, der eigenen Fantasie zu trauen. Eine Ermunterung zur Anarchie, zum Regelverstoß, zum Anderssein. Und es gibt ja nicht so wahnsinnig viele tolle Mädchen- und Frauenfiguren. Und ich kenne es aus dem Theaterbereich, wo wir sehr oft auf der Suche sind nach Stücken, in denen sozusagen die Jungen- und Mädchenrollen nicht so vorkonstruiert und konventionell sind. Und man landet dann doch immer sehr oft wieder bei Astrid Lindgren, weil sie Mädchenfiguren geschaffen hat von einer großen Lebendigkeit und Unkonventionalität. Ich fange das mal an der anderen Ecke an und greife noch was auf, was so das Altern von Astrid Lindgren, Büchern und Figuren angeht, weil du eben meintest, nicht die Historizität. Ich stimme dir zum Teil zu, aber eben nur zum Teil, weil ich finde, dass das von Buch zu Buch sehr unterschiedlich ist. Und ich hatte zum Beispiel Ronja Räubertochter als Kind nicht gelesen, habe es kennengelernt im Vorlesen für meine Tochter. Und da würde ich sagen, ja, das ist ein nicht von Historizität oder von irgendwelchen Alterungserscheinungen angegriffener Text. Das liegt natürlich auch daran, dass Ronja Räubertochter ja in einer so halb märchenhaften Welt spielt. Die Räuberburg auf einem Hügel wird von einem Blitz gespalten, als Ronja auf die Welt kommt. Drumherum ist ein Wald mit auch zauberhaften, magischen Figuren. Und es geht um Freundschaft, um Solidarität, um Freiheit, um Naturverbundenheit, um aufkeimende Liebe und auch um die Frage, wie geht man sozusagen mit dominanten Vätern um und wie betreibt man Revolution. Und davon ist gar nichts gealtert. Und insofern, und das ist jetzt die Brücke zu Pippi, ist eben auch sie eine dieser freien, unabhängigen, starken Mädchenfiguren. Und das war für mich ganz bestimmt sozusagen, das war die Pippi-Erleuchtung, wenn man so möchte. Und das ist das, was für mich auch das, ja, das Geheimnis des Astrid Lindgren-Schreibens für Kinder berührt. Sie schreibt nie kindisch. Sie schreibt nie, indem sie sich auf falsche Art und Weise sozusagen in so eine Kinderperspektive hineinbegibt oder irgendeine Kindersprache nachmacht. Ihr Kinderschreiben ist immer ein Schreiben aus den Möglichkeitswelten von Kindern und auch aus ihren Wunschwelten. Und Wunsch und Wirklichkeit brauchen da auch nicht streng unterschieden werden. Und so gleiten eigentlich die Wirklichkeiten. Und das empfinde ich, auch wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheitslektüre, als ein Treffen hinein in das innerste Gefühl dessen, was es heißt, ein Kind zu sein. Eben noch keine so ganz klar geordneten Zeitvorstellungen zu haben, zum Beispiel. Und auch die rationalen Gesetze, zwar schon mal gehört zu haben mit 7 oder 9, aber doch auch zu sehen, dass man sie anzweifeln kann, mit Erfolg. Ich weiß noch sehr genau, wie ich das erste Mal Pippi Langstrumpf vorgelesen habe und der Satz kam: Meine Mama ist ein Engel und mein Papa ist ein Südseekönig. Und ich weiß, dass ich bei diesem Satz sehr gestutzt habe, weil er ja eigentlich auch ein unglaublich trauriger Satz ist. Satz eines Kindes vielleicht, das mehr oder weniger allein auf der Welt ist. Und ich glaube, dass das neben all den Abenteuern und Lustigkeiten und burlesken Momenten von Pippi Langstrumpf, ist das so einer der Momente, wo ich denke, ja, das ist auch da. Es gibt sozusagen diese Elternlosigkeit, die dann kompensiert wird durch diese ganz starken Kräfte, die sie hat, durch das Geld, ne, also die Mittel der Erwachsenen, die Kraft, die Macht, ein Haus zu haben, Tiere zu haben, also in Besitz von Dingen zu sein. Das sind alles Dinge, die sind Pippi gegeben. Aber ihr fehlt eben auch etwas. Und diese prekäre Balance, die sie immer in Richtung Lachen kippen lässt oder in Richtung eines Lächeln kippen lässt, die aber spüren lässt, dass gleichzeitig auch was anderes da ist, auch eine Einsamkeit da ist, auch eine Traurigkeit da sein kann, auch mal ein langer Tag, ein trüber Tag. Das, finde ich, ist so eine Ehrlichkeit, die in diesem Kindererzählen drinsteckt, die man nicht in vielen Büchern findet. Und es geht ja dann eigentlich noch einen Schritt weiter. Also ich las das irgendwo mal, es ist Jahre her. Pippi Langstrumpf sei das einsamste Kind der 40er Jahre gewesen. Und das erstaunte mich, als ich es damals las. Und ich finde es auch einen nachdenkenswerten Satz. Er betrifft genau das, was du erwähnst. Und zugleich holen die Bücher das ein. Denn Pippi reagiert auf diese Einsamkeit ja, mit vielen Dingen, die du alle schon genannt hast, die ganze Entourage sozusagen, die Lebewesen, die mit ihr das Haus teilen, Freundschaft, ein großes Thema bei Astrid Lindgren, sollten wir auch drüber sprechen. Und noch etwas, und das finde ich ganz wichtig, und das ist das Erzählen. Und es ist das lügende Erzählen. Es ist also das Geschichtenerfinden, das Geschichtenerzählen, das Geschichtenschreiben. Und das zeigt sozusagen ein Stück Ausweg und zeigt auch, woher die Bücher natürlich auch zu einem Teil kommen. Ja? Aus einem Moment der Einsamkeit, in dem man anfängt, sich die Welt erträglich zu machen, auszubuchstabieren, indem man erzählt, sodass das, was man erzählt, aussieht wie gelogen, aber nicht gelogen ist. Und das durchschaut Tommy mal und sagt das auch zu Annika. Und das ist ein großartiger Satz in Pippi Langstrumpf, der mir erst jetzt bei der Wiederlektüre so richtig entgegenkam. Und ich war ganz erstaunt, auch dann beim Vorlesen schon, was für philosophische Sätze sich in diesem Buch eigentlich immer wieder verbergen. Das Buch erschien ja Mitte der 40er Jahre und hat damals eine ziemliche Diskussion ausgelöst. Pädagogen haben gemahnt, dass es eine gefährliche Geschichte ist, weil sie Kindern ein falsches Beispiel geben könnte. Wovor haben die Pädagogen da Angst gehabt? Oh, das verstehe ich gut. Na, ich glaube, die Autoritäten hatten Angst tatsächlich vor der Entmachtung, ne? Weil es ja auch schon, es gibt ja eine gewisse Frechheit in dem Buch. Also ich glaube, diese allergische, unmittelbare Reaktion von Autoritäten auf dieses Buch ist ja auch eine sehr ehrliche, weil noch nicht durch den Ruhm von Astrid Lindgren korrigierte Reaktion derjenigen, die die Macht und das Sagen haben, auf eine Figur, die in einer natürlich verkehrten Welt lebt. Wenn man mal anschaut, wie die Erwachsenenfiguren in Pippi Langstrumpf gezeichnet sind, sind die ja alle fast lächerlich. Das heißt, was sie macht, ist letztlich eine verkehrte Welt dann doch zu erzählen, in der die Erwachsenen entmachtet sind durch Pippi, zum Staunen, zum in Verlegenheit gebracht werden, auch manchmal aufs Kreuz gelegt werden. Und diese, sage ich mal, das Motto Kinder an die Macht, was so ein bisschen aus dem Text herausspricht, ist ja klar, dass das manchen Oberlehrern dann auch Angst macht. Also ich glaube, es kommen noch zwei andere Dinge dazu. Ich habe meiner 5-jährigen Tochter schon gesagt, nach der Pippi-Lektüre oder dem Pippi-Film, es ist keine gute Idee, sich aus dem 5. Stock zu stürzen. Ja? Also, weil eben Kinder diese Unterscheidung in dem Alter nicht unbedingt so machen. Und natürlich interessieren, Pippi ist 9, da interessieren sich alle jüngeren Kinder dafür. So ab 3 fing das so im Umfeld meiner Tochter an. Ja. Das andere ist, ich weiß es nicht, wie die Reaktion in Schweden war. Ich habe das auch gelesen mit den Kritikern. Das waren die deutschen Kritiker, die also doch sehr entsetzt waren über die Zerstörung von Autorität. Und ich glaube, dass sich darin auch spiegelt, was für Funktionen man Kinderliteratur auch immer wieder zugeschrieben hat, auch heute noch zuschreibt. Und ja, wie zufrieden sind wir damit? Ja? Was erwarten wir von Kinderliteratur? Die soll dann doch didaktisch sein, pädagogisch wertvoll, nicht? Da achten wir ja auch drauf. Auch die Diskussion Südseekönig oder Negerkönig hat ja was damit zu tun, ist ja auch richtig so, aber das spiegelt sich auch darin. Und das große Thema hier ist eigentlich Freiheit. Und das ist natürlich das, was Astrid Lindgren so auszeichnet, denn selbst ihre konventionelleren Kinder, wie die Kinder aus Bullerbü, haben eines, was mich, das habe ich eben so mit 6 gelesen oder so, was mich auch atemlos zurückließ. Diese Kinder waren ja unglaublich frei. Und sie hatten Eltern, die nicht zugehauen haben. Das war auch erstaunlich. Pippi ist 9, sie lebt ohne Eltern, wir haben es gesagt, in der Villa Kunterbunt mit Pferd und Affe. Pippis Mutter ist tot, mit dem Vater zusammen ist sie zur See gefahren, aber der ist dann ins Meer gefallen und jetzt ist sie sozusagen ein sich selbst alleinerziehendes Kind. Sie sagt sich selbst, wann sie ins Bett gehen muss. Erst sagt sie es ganz freundlich und wenn sie nicht hört, dann sagt sie es ein bisschen strenger und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann gibt's Haue. So erklärt sie es ihren Freunden Tommy und Annika. Und vielleicht stellen wir jetzt nochmal, Ulrike, du hast eine Passage ausgesucht, dieses merkwürdige Mädchen ein bisschen genauer vor. Ja, jetzt hören wir das in mehr oder minder Astrid Lindgrens Worten. Wir hören das ja in Übersetzung. Mich hat nämlich einfach interessiert, wie taucht denn diese Pippi Langstrumpf überhaupt auf? Ich war sehr beeindruckt in den Tagebüchern, dann zu finden und auch in Selbstauskünften von Astrid Lindgren, dass sie wirklich an den Sätzen gefeilt und gefeilt hat. Ja, es sind nur Kinderbücher und ich hätte spontan immer gesagt, toll am Pippi oder das, was mir auch geblieben ist. Das ist einfach die Handlung, das Plot, was passiert, die Farbigkeit der Figur. Aber das ist es eben nicht nur, sondern es ist auch eine ausgefeilte Sprache. Als Sie gerade überlegten, was Sie anfangen sollten und ob es vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde oder ob es so ein langweiliger Tag werden würde, wo einem nichts einfiel, gerade da wurde die Gartentür zur Villa Kunterbunt geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Tommy und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Möhre und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die gerade vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig von Sommersprossen übersät. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war auch ziemlich merkwürdig. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb, aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann trug sie ein paar schwarze Schuhe, die genau doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Papa in Südamerika gekauft, damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte. Und Pippi wollte niemals andere haben. Tommy und Annika rissen erst recht die Augen auf, als sie den Affen sahen, der auf der Schulter des fremden Mädchens saß. Es war eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem weißen Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit dem einen Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein. Tommy und Annika schauten ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück. Aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Tommys und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sie schweigend an. Schließlich fragte Tommy: Warum bist du rückwärts gegangen? Warum ich rückwärts gegangen bin? Sagte Pippi. Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man möchte? Übrigens will ich dir sagen, dass in Ägypten alle Menschen so gehen und niemand findet das auch nur im geringsten merkwürdig. Woher weißt du das? Fragte Tommy. Du bist doch wohl nicht in Ägypten gewesen. Ob ich in Ägypten war? Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich war überall auf dem ganzen Erdball und habe noch viel komischere Sachen gesehen als Leute, die rückwärts gehen. Ich möchte wissen, was du gesagt hättest, wenn ich auf den Händen gegangen wäre, wie die Leute in Hinterindien. Jetzt lügst du, sagte Tommy. Pippi überlegte einen Augenblick. Ja, du hast recht, ich lüge, sagte sie traurig. Lügen ist hässlich, sagte Annika, die endlich wagte, den Mund aufzumachen. Ja, Lügen ist sehr hässlich, sagte Pippi noch trauriger. Aber ich vergesse es hin und wieder, weißt du? Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind, das eine Mama hat, die ein Engel ist, und einen Papa, der Südseekönig ist, und das sein ganzes Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, immer die Wahrheit sagen soll? Und übrigens, fuhr sie fort, und sie strahlte über ihr ganzes sommersprossiges Gesicht, will ich euch sagen, dass es im Kongo keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Sie fangen früh um 7 an und hören nicht eher auf, als bis die Sonne untergegangen ist. Wenn es also passieren sollte, dass ich mal lüge, so müsst ihr versuchen, mir zu verzeihen und daran zu denken, dass es nur daran liegt, weil ich etwas zu lange im Kongo war. Wir können doch trotzdem Freunde sein, nicht wahr? Ja, klar, sagte Tommy. Und er wusste plötzlich, dass der Tag heute sicher keiner der langweiligen werden würde. Ja, John, was magst du an dieser Sprache? Ja, das ist natürlich eine sehr pointierte Sprache und sie ist übrigens auch zum Vorlesen unglaublich gut geeignet, weil sie so pointiert ist und weil sie einen Ton, eine Stimmung transportiert, eine Lebendigkeit hat. Was vielleicht auch noch anzumerken ist, die meisten starren so auf den Titel Pippi Langstrumpf, dass man oft vergisst, dass eigentlich diese Geschichte von Tommy und Annika eingeführt wird. Das heißt also, wir erleben sozusagen mit den Augen der vermeintlich gut erzogenen, normalen Kinder auf einmal diese unerhörte Figur, diese Spaßmacher-Figur, fast ein bisschen den Joker des Buches. Und insofern ist es auch ein Spiel mit dem Normalen und auch gerade am Anfang der ersten Kapitel gibt es immer wieder diese Frage, wie viel darf man überhaupt? Also Tommy und Annika versuchen sich immer wieder zurückzuversichern, was ist noch erlaubt, was geht noch? Und sie werden immer freier, je weiter die Geschichte voranschreitet. Aber am Anfang sind sie noch sehr rückgebunden an eine Normalität und eine genormte Realität. Und erst durch die Nähe zu Pippi können sie sich davon immer weiter lösen. Und insofern ist es eigentlich ein klassisches Muster von Astrid Lindgren, dass sie sozusagen eine Figur hat, die die Freiheit in die Welt bringt. Und Tommy und Annika sind tatsächlich unerlässlich für diese Geschichte, weil sie gerade diesen bürgerlichen Rahmen eigentlich repräsentieren. Sie sind die Brücke, nicht? Das Identifikationsglied, über das ein Kind, das diesen Text liest oder die Filme ansieht, einfach mit Pippi in Berührung kommt. Und sie äußern, das ist eben auch so schön gemacht, auch in dieser kleinen Passage, sie äußern auf kindliche Weise das, was die Normen der Erwachsenen sind und man hört, was an sie hingesprochen wurde. Und sie denken aber eben auch selbst und erleben selbst und gehen über diese Brücke hinüber, gehen aber auch immer wieder zurück. Also sie sind wie so kleine Shuttle zwischen unserer Welt, der normalen bürgerlichen Welt und der Kinderwelt. Und ich fand aber auch schon diese bürgerliche schwedische Welt, die in Astrid Lindgrens Büchern auftaucht, als Kind doch höchst erstaunlich. Also einiges erkannte man gut wieder und die Erziehungssprüche, die ab und an kommen, erkennt man auch wieder und das Lügen darf man nicht, hässlich. Lügen ist hässlich und ja. Man muss ins Bett und dies und das und man darf, wenn Besuch da ist, leider nicht die ganze Torte vorher aufessen. Das fand ich also doch eine sehr nachahmenswerte Tat von Pippi übrigens auch. Ja. Und zugleich fahren aber diese Eltern dann im dritten Buch einfach auch 14 Tage weg und überlassen ihre beiden gehüteten Kinder, diesem wilden Nachbarmädchen. Das ist interessant, dass du das sagst. Das ist nämlich eine spannende Stelle. Die Eltern von Tommy und Annika lassen diese Freundschaft zu, obwohl man natürlich eigentlich sagen könnte, um Gottes Willen, ja, bloß nicht zu diesem Nachbarkind. Aber nein, so ist es nicht. Die Mutter sagt sogar, die Kinder dürfen mit auf diese Südseeinsel reisen. Frau Settergren. Sie kriegt natürlich Druck von den anderen Frauen des Örtchens, die sagt, sag mal, wie kannst du das zulassen, dass du deine lieben Kinder mit dieser Pippi Langstrumpf reisen lässt? Und sie sagt dann aber, Pippi ist immer liebevoll zu den Kindern. Sie benimmt sich zwar nicht immer fein, aber sie hat ein gutes Herz. Und ich finde, da trifft Frau Settergren doch einen wichtigen Punkt dieser Pippi-Figur. Oder ist euch das zu rührselig? Na, ich finde es nicht rührselig. Ich finde, was die Wahrheit dahinter ist, dass wenn diese Kinder und wenn man seine Kinder so ein bisschen zumindest kennt oder beobachtet, spürt man das, glaube ich, sehr deutlich, einen Moment von Freiheit erleben, wo man denkt, das kann man ihnen nicht nehmen, ohne sie zu zerstören. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Wahrheit dahinter, dass die Eltern dann doch mitbekommen, dass die Kindheit ihrer Kinder damit zusammenhängt, dass sie Pippi haben und dass sie sozusagen das entfesselt, frei macht, was ihr Fantasieraum, ihr Lebensraum eigentlich ist und dass man nicht einfach sagen kann, die Tür machen wir wieder zu. Es gibt ja auch den Punkt, wo in dem Verlauf der Pippi-Bücher der Vater zurückkommt und es so aussieht, als würde sich Pippi verabschieden von der Villa Kunterbunt und Tommy und Annika alleine lassen. Und man spürt als Leser, das kann nicht passieren, das darf nicht passieren, diese Figur darf nicht verschwinden. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass man das den Kindern nicht nehmen darf, weil man sie sonst kaputt macht oder weil das Erwachsensein dann zu früh beginnt oder eine Form von Verneinung stattfindet, die man nie wieder gut machen kann, die ein Bruch ist. Wenn man das begreift, dann gestattet man auch. Aber ich glaube, es passiert auch noch was anderes. Vielleicht ist es nur ein anderer Blick auf dasselbe Phänomen. Mich hat die Szene immer berührt, jetzt nicht, weil wie sie sprachlich gefasst ist, aber als die Geste. Und diese Geste drückt immenses Vertrauen aus. Und sie heißt eigentlich, ich habe dich erkannt, Pippi. Ich sehe, wer du bist und deswegen vertraue ich dir meine Kinder an. Ich traue sozusagen in dich und deine Kräfte. Und jeder weiß, hat das vielleicht auch im eigenen Leib erfahren oder als Elternteil erfahren, wie wichtig das als erster Schritt ist, um Kinder auch tatsächlich zu befähigen. Das ist dann eben auch möglich. Dieses Vertrauen wird erfüllt, weil es geschenkt wird. Und das gilt ja sogar für die harmlose Welt der Bullerbü-Kinder, die also nicht von magischen Kräften gezeichnet ist. Trotzdem aber auch dort. Die Kinder werden losgeschickt, sie geraten auch in schwierige Situationen und das Leben ist eben nicht risikolos. Ja? Es wird auch nicht helikoptert. Auch insofern ist Astrid Lindgren vielleicht doch immer mal eine gute Lektüre, auch für Eltern. Sondern da fällt man dann halt mal ins Eis oder ähnliches. Und die Kinder sind aber so, dass sie sind dazu fähig, sich selbst oder als Gruppe zu retten, womit wir bei einem anderen Thema sind. Und das ist das Thema der Freundschaft, beziehungsweise das Thema Familie und Freundschaft. Ich fand beim Wiederlesen in diesem Lindgren-Kosmos sehr, sehr auffällig, dass eigentlich in allen Büchern diese Themen vorkommen und parallel geführt werden. Man weiß nicht genau, welche Bande eigentlich dicker sind und wichtiger. Es gibt natürlich die Familienbindung, die ist ja zwischen den Generationen, also hier schreitet das Alter fort, sieht man auch so schön in den Bullaby-Büchern, da haben ja alle, da gibt es ja noch einen Großvater, da haben ja auch alle Eltern. Und das ist die eine Linie, die Halt gibt und die Welt auch erfahrbar macht. Und zum anderen gibt es die horizontale Linie, und das ist die Linie der Freundschaften mit den Gleichaltrigen, also die Kohorte. Das ist eine ganz einfache Aufteilung, immer so in diesen Büchern. Und beides ist gleichermaßen wichtig. Und das ist doch ein extrem zeitloser, tragender Ansatz, würde ich denken. Und interessanterweise, vielleicht das noch als Anmerkung dazu, ist, dass sogar die Vertikale, also die andere Generation von Pippi etwas lernt. Nämlich neben all ihren großen Kräften und Fähigkeiten, dem Besitz, besitzt sie auch eine Furchtlosigkeit. Und ich glaube, das lernen die Eltern von Pippi, dass sie mit einer gewissen Furchtlosigkeit, einer Unängstlichkeit das Werden und Wachsen ihrer Kinder begleiten können. Und diesen Mut, das Vertrauen, was daraus wächst, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und das ist auch heute etwas, was natürlich bei diesem Gefühl, einer bedrohlichen Welt gegenüberzustehen, nochmal kostbarer geworden ist. Ja, und darf ich noch was sagen dazu, weil es unmittelbar dazu gehört. Es ging mir eigentlich jetzt erst auch wieder beim Neulesen auf. Ich hatte mich in den letzten Jahren für meinen letzten Roman sehr viel mit Eltern-Kinder-Verhältnissen beschäftigt, in Kriegszeiten und als Kriegsfolgen, wo durch traumatische Ereignisse, durch Flucht und Vertreibung es häufig in den Generationen zu einer Lastenumkehr kommt. Eltern sind stark belastet, traumatisiert, haben schwere Verluste erlitten als erwachsene Personen, und Kinder geraten frühzeitig in die Situation, dann diese Eltern retten zu müssen oder diese Eltern zu beeltern. Parenting heißt das auf Englisch. Und diese Situation hat es nach 1945 in Europa vielfach gegeben. Und das ist das, wurde mir deutlich, das ist ja genau das, was Pippi macht. Wir haben hier eine Umkehr der Kräfteverhältnisse im dritten Buch. Pippi kommt, um ihren Vater zu retten. Der Vater schickt Flaschenpost. Oh, er ist ja gefangen worden von den Piraten, nicht? Die wollen nun erpressen, wo der Schatz ist. Und sein einziges Überlebensmittel ist Flaschenpost an Pippi. Und er droht denen auch und sagt, meine Tochter kommt und wird mich retten. Und das passiert auch. Und das ist natürlich genau die Umkehr eines Kindheitsphantasmas. Und das ist ja schön, weil plötzlich auch noch mal etwas durch die Zeit reicht. Und ich glaube, wir haben gehört, 45 erschienen dann die Nachfolgebücher, dass speziell dieses Buch auch in den westlichen Gesellschaften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen ganz unheimlichen, oft unbewussten Resonanzboden hatte. Ich muss jetzt leider mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Also Pippi vertritt alle möglichen Werte wie Großzügigkeit, Gutmütigkeit, Freundschaft. Aber dieses Mädchen ist auch ganz schön despotisch. Ich meine, die anderen müssen immer machen, was sie vorschlägt. Ja, also mir geht es bei Pippi tatsächlich so, dass sie eigentlich natürlich manchmal die Initiative ergreift, auch manchmal vielleicht bestimmend ist, aber ich glaube, sie erfindet die Spiele immer so und sie erfindet auch die Geschichten immer so, dass jeder sozusagen auch in gewisser Weise drin vorkommen kann. Sie hat natürlich ein ganz, ganz großes Kapital, das hat mit ihrer Vorgeschichte zu tun, das haben wir auch in dem Ausschnitt, den Ulrike gelesen hat, gehört, dass aufgrund dieser Seefahrervergangenheit hat sie totale Hoheit über die Gewässer der Zeit und kann alles Mögliche erzählen, von Welten erzählen, von Geografien erzählen, die nur in ihrem Kopf stattgefunden haben und die anderen müssen es mehr oder weniger glauben. Ich habe das Gefühl, dass zwar Pippi ein bisschen bestimmt, wo die Reise hingeht, ja, aber es ist eine Reise, auf die man vielleicht nicht immer gleich sofort gerne geht, aber sobald man die ersten paar Schritte gegangen ist, ist man voll dabei. Also man lässt sich von ihr ja auch immer wieder reinlegen oder hat den Spaß, dass man sich sozusagen von diesen Lügen auch immer wieder zum Träumen oder zum Andersdenken verführen lässt. Ist das nicht einfach sozusagen das Markenzeichen des literarischen Helden? Seine Welt herrscht. So ist es eben auch bei Pippi. Und Annika und Tommy gehen immer darüber, um die Pippi-Welt zu betreten. Sie ist die Hauptfigur und das ist die Zielrichtung des Erzählens. Und wenn das einmal umgekehrt wird, Pippi geht mit in die Schule, nicht? Reitet sie, dann kommt eben die Pippi-Welt in die Schule. Alles wird immer sofort eingewältet und wird Pippi-mäßig. Und was mich ja wirklich irritiert in diesem Lindgren-Kosmos insgesamt, ist die Rolle von Geld. Also es ist hart, vielleicht auch sehr klug, lebenserfahren. Wie erwirbt man Freunde? Ja, indem man sie besticht, möchte ich mal sagen. Freunde bekommt man, indem man sie gnadenlos von vorn bis hinten beschenkt. Ständig, alle. Ja, damit macht Pippi Freundschaften. Und das ist natürlich auch gleichzeitig was sehr Trauriges, wenn man sich das ansieht. Ja, das ist die Einsamkeit, die sich dann nochmal umsetzt. Dieses Buch ist ja während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Astrid Lindgren hat in der Zeit in der Abteilung Briefzensur des schwedischen Nachrichtendienstes gearbeitet. Sie las in den Briefen davon, wie es den Menschen in Europa geht. Darüber durfte sie nicht sprechen, aber in ihren Kriegstagebüchern hat sie notiert, mit welchem Entsetzen sie auf diese Ereignisse geblickt hat. Natürlich auch auf Hitler. Es gibt eine Interpretation, die sagt, dass der dicke Zirkusdirektor, der despotische und cholerische Zirkusdirektor in der einen Szene, der immer mit der Peitsche knallt und das R rollt, Züge von Hitler trägt, also dass Astrid Lindgren da sozusagen Hitler persifliert hat. Welche Rolle spielt diese Zeit, in der das Buch entstanden ist, für euch als Hintergrundrauschen? Spiegelt sich für euch etwas da drin? Also so eine Art Gegenentwurf zu einer Zeit der Gewalt und der Menschenverachtung, so hat es ein Biograf mal nahegelegt. Na, ich würde sagen, tatsächlich einmal das große Thema Freiheit, was wir schon hatten, aber vielleicht auch noch mehr das Thema Individualität. Das heißt also, in einer Zeit, in der eine Gleichschaltung betrieben wird, eine Zeit, in der man zu einer Uniformität gezwungen ist, in dem es nicht mehr um einzelne Personen, sondern um Feinde, Freunde, Völker und so weiter geht, Fronten geht, die man nicht selber bestimmt hat und in der man aus diesen Fronten, in denen man auch nicht kenntlich werden kann, sondern nur sozusagen mit einem Feindbild versehen wird, dass man da sozusagen dann doch Individualität und das Besondere, das Spezifische dieser Figur so feiert und dem einen solchen Raum gibt, das ist, glaube ich, schon so der Kern des humanistischen Bekenntnisses. Und jetzt nochmal, um über Pippis Tellerrand mit Pfannkuchen und Nägeln rauszugucken. Das hat mich schon erstaunt, jetzt auch nochmal auf der letzten Seite von Bullerbü zu lesen. Der Großvater wird 80 Jahre alt und steht sogar in der lokalen Zeitung, dass eben der Großbauer, Altbauer seinen Geburtstag feiert. Und ansonsten finden die Kinder aber in dieser Zeitung nichts als Krieg, Krieg, Krieg und nochmal Krieg. Und da wird plötzlich diese heile Welt aus Bullerbü auf diesen Hintergrund gesetzt, ganz gezielt. Und da spürt man das auch, wogegen erzählt wird. Ja, also da werden andere Räume aufgemacht, die genau sozusagen Freiheitliches sich entfalten lassen und vollkommen andere Wertigkeiten von Lebewesen auch zeigen. Und das fand ich immer, ich habe ein Tierfäbel früh in meiner Kindheit auch schon vorhanden, ich fand das immer toll, dass hier mal Tiere gleichberechtigt als Agenten sozusagen vorkommen. Ja, das macht einfach gar keinen Unterschied. Und das ist genau richtig auf der großen Skala der Lebewesen. Ja, das ist dann auch ein Stück Gegenlesen. Ich finde, man muss da nicht den Zirkusdirektor als Hitler sehen. Man kann, und der Fantasie beim Interpretieren sollen hier keine Grenzen gesetzt werden, finde ich. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Ich glaube, es ist sehr viel flächendeckender durchgezogen, durchgearbeitet durch die Texte und drückt sich tatsächlich in der Betonung der Wertigkeit, der Individualität, der Gleichrangigkeit von Lebewesen aus. Und es gab ja vor ein paar Jahren diese Diskussion, was macht man mit dieser Übersetzung Negerkönig, was macht man mit so einem Wort? Ich glaube, dass in diesem Fall das sehr richtig ist, das zu ersetzen, weil nach allem, was man Astrid Lindgrens politischem Engagement, ihren Äußerungen durch ihr Leben hindurch sehen kann, das war ja nicht bewusst, als sie ihr schrieb, und das hätte sie niemals gewollt, diese Nebenbedeutung von Neger oder diese Bedeutung von Neger mit auszudrücken. Das hätte sie sicher ersetzen wollen. Das passt nicht in dieses Buch hinein. So, jetzt kommen wir mal zu einem männlichen Lindgren-Helden oder besser zu zwei Helden. Lillebror ist ein kleiner Junge in Stockholm und er bekommt eines Tages Besuch von einem kleinen Mann, der mit einem Propeller auf dem Rücken in sein Zimmer fliegt. Er wohnt auf dem Dach und er stellt sich selber vor als Mann in den besten Jahren, schön, grundgescheit und gerade richtig dick. Leider entpuppt er sich als ziemlich gefräßig. Er stiftet so ziemlich viel Unfug an und hat noch ein paar andere streitbare Charaktereigenschaften, würde ich mal sagen. Ulrike, wie sympathisch ist dir dieser Carlsson vom Dach? Noch sympathisch habe ich mich gar nicht gefragt, so sehr musste ich lachen, denn ich fand ihn doch eine recht bissige Darstellung des Mannes in seinen besten Jahren. Was halt vielleicht das wirklich das Besondere an diesem Buch ist, und deswegen gehört es wirklich zu meinen absoluten Lieblingsbüchern, ist, dass, wie du sagst, es eigentlich zwei Hauptfiguren gibt. Das unterscheidet es auch ein bisschen von Pippi Langstrumpf. Bei Pippi Langstrumpf ist es so, es gibt Pippi, und Tommy und Annika sind von Ulrike sehr schön beschrieben, die Brücke, es sind unser Blick auf Pippi, und die dürfen sozusagen an Pippi ein bisschen teilhaben. Aber das erste Buch von Carlsson vom Dach heißt tatsächlich Lillebror und Carlsson vom Dach. Es gibt zwei Helden und es ist gleich die Geschichte einer Freundschaft. Und was ich das Besondere daran finde, ist, dass es eine Freundschaft ist, wie Freundschaften halt wirklich sind. Aha. Der Freund hat nicht nur positive Eigenschaften. Der Freund hat Eigenschaften, wo man sagen muss, meine Liebe zu diesem Freund, meine Großzügigkeit besteht darin, dass ich diese Eigenschaften, die mir nicht gefallen, mitliebe. Und dass ich über manches auch hinwegsehe und auch manchmal denke, manchmal muss ich meinen Freund auch vor sich selber beschützen oder mich vor meinem Freund, das gehört halt dazu. Insofern ist es tatsächlich auch eine Geschichte über Lillebror. Und Lillebror ist das dritte Kind dieser Familie Svantesson und das jüngste. Der Bruder Birger und die Schwester Betty sind sozusagen schon sehr eigenständig, spielen also nicht mit ihm. Er wünscht sich eigentlich einen Hund und dann fliegt plötzlich dieser Mann an seinem Fenster vorbei. Und da er weiß, er kriegt diesen Hund nicht, ist er sozusagen wie, hat er so eine offene Stelle, eine Leerstelle in seinem Leben und spürt auch eine gewisse Einsamkeit. Und auf einmal ist er dieser Carlsson, der ja eigentlich nichts anderes ist als die Verlängerung eines Kindes unendlich ins Mannesalter hinein. Also wie eine Art männliches Wesen, bei dem sowas wie Impulskontrolle oder Realitätsprinzip nie stattgefunden haben, sondern der eigentlich sich verhält wie ein Kind, nur, sage ich mal, Mitte 40 oder 35, wie auch immer. Jemand, der sozusagen auch deshalb gerade richtig dick ist und nicht richtig lesen und schreiben kann, weil er halt gewisse Prinzipien einfach gar nicht verinnerlicht hat. Ja, und immer die ganze Torte selber aufessen will, nicht? Er ist der beste Tortenesser der Welt. Also ich habe eine Interpretation gelesen, da heißt es, Carlsson verkörpert den Egoismus, den alle Kinder haben, die unbeherrschte Emotion, also wie du sagst, mangelnde Impulskontrolle. Lieben die Kinder ihn vielleicht deswegen? Oder lieben die ihn nur wegen seines Propellers? Na, ich glaube, sie lieben ihn deshalb, weil er etwas in ihr Leben bringt. Ähnlich wie Pippi auch etwas in das Leben von Tommy und Annika bringt, bringt Carlsson eine ganz besondere Freiheit, eine Möglichkeit in Lillebrors Leben. Allein das Dach als sozusagen Ort, das sich durch den Propeller eröffnet. Und das finde ich fast wichtiger als diese Superfähigkeit, fliegen zu können. Allein diese Freiheit, auf dem Dach sein zu dürfen, also sozusagen über dem Leben, über dem Alltag zu schweben, zu stehen und über alles hinwegsehen zu können. Auf einmal sind, wenn man von oben guckt, die Menschen unten ganz klein und das erlebt ein kleiner Knirps. Diese Freiheit, diese Umkehrung des Blicks, dass man auf einmal ganz weit oben ist und die anderen sind die Kleinen, das ist, glaube ich, diese Tür, die Carlsson aufstößt. Ich finde, es gibt eine tolle Sache an Carlsson. Und das ist, ich hatte als Kind ein fliegendes Pferd. Das Problem ist, mir ist etwas nicht gelungen damit, was aber Lillebror gelingt. Mein fliegendes Pferd hat einfach nie jemand anderes außer mir gesehen. Und das ist so toll an Carlsson. Das stimmt. Carlsson ist eine Utopie, eine Kinderutopie. Wie sie viele Kinder haben. Wie fast jedes Kind sie bestimmt irgendwann hat. Man hat Geschwister, sie sind furchtbar. Und man wünscht sich weg oder man hat keine und wünscht sich welche. Und Freunde haben einen geärgert und man braucht jemanden, der halt dann irgendwie anders einen ärgert. Aber erscheint, wenn man alleine ist. Und da passiert ja etwas Wunderbares. Die Familie sieht den irgendwann. Also eigentlich ist Carlsson das Mittel, an dem sich ausdrückt, dass Lillebror seiner Familie etwas geben kann. Ihnen ein Stück Wirklichkeit zeigt, an das sie vorher nicht glauben wollen. Ich fand das sehr logisch und dann ist auch sehr logisch, dass gleichzeitig der Hund mit auftritt. Ja, also die Wunscherfüllung an sich und das gefällt einem natürlich. Jetzt kommt ja meine Lieblingsstelle, da freue ich mich schon den ganzen Abend drauf. Die lese ich gerne vor. Ich lese jetzt so ein bisschen mitten aus dem Buch vor, einfach um zu zeigen, was für Freiheiten, auch was für Blicke sich für Lillebror auftun. Er ist oben mit Carlsson aufs Dach geflogen. Und da sind sie jetzt sozusagen bei Carlssons kleinem Häuschen. Juniabende in Stockholm sind mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen. Nirgendwo leuchtet der Himmel in einem so seltsamen Licht. Nirgendwo ist die Dämmerung so zauberhaft und so lieblich und so blau. Und in dieser blauen Dämmerung ruht die Stadt auf ihren fahlen Wassern. So als wäre sie aus irgendeiner alten Sage emporgestiegen und wäre überhaupt nicht wirklich. Solche Abende sind für einen Weckenschmaus auf Carlssons Treppenvorplatz wie geschaffen. Meistens merkte Lillebror weder vom Licht des Himmels etwas, noch von einer zauberischen Dämmerung. Und Carlsson seinerseits scherte sich überhaupt nicht darum. Als sie nun aber hier so beisammen saßen und Saft tranken und Wecken aßen, da empfand zumindest Lillebror, dass dieser Abend mit keinem anderen zu vergleichen war. Und Carlsson merkte, dass Mamas Wecken mit keinen anderen Wecken zu vergleichen waren. Das kleine Carlsson-Haus war wohl auch mit keinem anderen Haus auf der Welt zu vergleichen, dachte Lillebror. Nirgendwo sonst konnte man ein so niedliches Häuschen in so schöner Lage und mit einer solchen Aussicht finden. Und nirgendwo gab es wohl so viel Krimskrams an einem Ort beisammen. Carlsson war wie ein Eichhörnchen. Er pfropfte seine Wohnung voll. Lillebrow wusste nicht, woher er das alles hatte, und ständig kamen neue Dinge hinzu. Das meiste hängte Carlsson an die Wände, um leicht dranzukommen, wenn er es brauchte. Das Krims muss links hängen und das Krams rechts, hatte Carlsson Lillebrow erklärt. Mitten zwischen all dem Krims und Krams hatte Carlsson auch zwei feine Bilder aufgehängt, die Lillebrow sich gerne anschaute. Carlsson hatte sie selbst gemalt. Das eine Bild stellte einen Hahn dar und hieß Porträt von einem sehr einsamen kleinen roten Hahn. Das andere stellte einen Fuchs dar und hieß Porträt von meinem Kaninchen. Die Kaninchen konnte man allerdings nicht sehen. Das komme daher, weil sie im Fuchs drinnen seien, sagte Carlsson. Wenn ich mal Zeit habe, male ich auch ein Porträt von meinem umgezogenen kleinen Schaf, das nicht springen will, erklärte Carlsson, den Mund voller Wecken. Aber Lillebrow hörte kaum hin. Die vielen Geräusche und Düfte der Sommernacht strömten über ihn hinweg, sodass ihm beinahe schwindelig wurde. Er roch den Duft von blühenden Linden auf der Straße und hörte das Klappern von Absätzen auf den Pflastersteinen tief dort unten. Menschen gingen an dem schönen Juniabend spazieren, und dieses Geklapper klang so sommerlich, fand Lillebrow. Aus den Häusern ringsum kamen Stimmen, der Abend war ganz still und alles war sehr deutlich zu hören. Die Menschen unterhielten sich und sangen und schimpften und schrien und lachten und weinten durcheinander und wussten nicht, dass oben auf dem Dach ein Junge saß und lauschte, als hörte er eine Art Musik. Interessant ist ja, das ist, glaube ich, eines der wenigen Bücher, was in der Stadt spielt. Und trotzdem ist es hier ganz heimelig. Ja, es ist das Vasaviertel, und das ist ja auch das Viertel in Stockholm, in dem Astrid Lindgren selber gelebt hat, viele, viele Jahre in immer ein und derselben Wohnung. Und insofern ist es tatsächlich ein Ort der großen Nähe. Und sie schafft es aber sozusagen, die Alltäglichkeit und auch teilweise Tristesse dieses Viertels mal zu erzählen und dann aber auch diese Momente des Zaubers. Also es ist tatsächlich eine sehr nahe Welt. Und Carlsson bekommt ja dann auch unterschiedliche Namen im Laufe der Geschichte. Ist mal das Gespenst vom Vasaviertel, mal der Spion vom Vasaviertel. Und insofern gibt er natürlich diesem Viertel immer wieder einen neuen Touch. Ja, schön, diese Stelle. Ich habe sie als erholsam empfunden, weil mal keine Aktion stattfindet, sondern Atmosphäre, Stimmung auftaucht. Und guckt er dann auch nochmal, besonders in Ronja Räubertochter, die Beschreibungen. Und das muss jetzt gar nicht Natur sein, aber vielleicht ist es nicht zufällig, dass eben auch hier dann Duft auftaucht, Pflanzen, Menschen und Pflanzen, die Natur ist dabei, der Himmel, alles gehört zusammen, das Licht. Das macht sie einfach sehr, sehr gut. Und sehr präzise, wie ja auch diese Pippi-Langstrumpf-Charakterisierung, da fiel mir auch vorhin beim Lesen nochmal auf, das sind drei Sätze. Und da ist sie da. Ja? Möhre, Kartoffel, riesiger Mund, gesunde Zähne, Sommersprossen, fertig ist das Gesicht. Und das sitzt. Und auch hier, das sind Stellen, die sind ganz, ganz exakt gearbeitet. Da ist nichts überflüssig. Es wird etwas ausgemalt, aber so, dass eben tatsächlich Stimmung, Sinnlichkeit auch entsteht. Und das ist ja vielleicht das, was man auch aus guten Kinderbüchern häufig mitgenießen kann als Erwachsener, aber auch mit schätzen, mit lernen kann manchmal auch, ist wirklich die Sinnlichkeit. Naja, das ist ja vor allen Dingen zum Beispiel in Bullabü was ganz Besonderes, dass man fast eine Geschichte der Ereignislosigkeit hat. Ja. Dass also keine großen Abenteuer in dem Sinne passieren, sondern eben ganz kleine Abenteuer. Und dass man aber trotzdem das Gefühl hat, es wird eigentlich so eine poetische Sphäre auch aufgemacht. Und vielleicht ist eben auch das etwas, was das Verbindende zwischen den beiden Büchern ist, dass bei Pippi es sozusagen die Poesie des Sprudelns und des Überbordens und des Entgrenzens sozusagen im Erfinden von Dingen und im Lügen, wenn man so möchte, in dieser Freiheit einfach nur zu erzählen und Realität zu überschreiten, das kann man so von Pippi lernen. Das ist auch eine poetische Kraft. Und bei Lillebrow ist es halt diese andere Welt, dieser Blick auf die Welt, die er durch Carlsson erobert und kennenlernt. Und Bullabü hat auf eine ganz andere Art und Weise so eine Kinderwelt und verweilt auch sehr bei den Momenten, bei den Augenblicken. Und insofern sind es für mich auch tatsächlich poetische Bücher. Warum sind die eigentlich so witzig? Ich habe die ganze Zeit versucht, diesen Witz zu knacken. Ich komme nicht so richtig dahinter. Ist es einfach, weil es die Welt umdreht? Ja, es gibt natürlich bei jedem guten, bei jedem Moment von Komik das Element der Überraschung. Und ich glaube, dass zum Beispiel Carlsson diese Bilder an der Wand hängen lässt, die er selber gemalt hat. Also das war ja auch die Stelle, wo ich lachen musste. Wenn er dann so ein Porträt von meinem Kaninchen schreibt und er malt einen Fuchs, da ist natürlich dann einfach ein Moment von Überraschung mit drin. Okay. Und man freut sich dann nachher, weil man den Witz versteht und dann die Raffinesse von dieser Idee. Aber im ersten Moment ist es halt dieses etwas Verblüffende. Und das kann manchmal was ganz Schlichtes sein. Das muss gar nicht sozusagen total toll ausgedacht sein, sondern es sind manchmal auch so ganz einfache, listige, überraschende, schnelle Momente. Auch Pippi ist zum Beispiel eine ganz schnelle Figur, die im Kopf einen richtig überwältigen, überrumpeln kann und immer noch einen Satz nachsetzt und dann noch eine Fantasie aufmacht und noch eine Tür aufstößt. Und insofern sind das auch manchmal so ein bisschen Überwältigungsstrategien. Und bei Carlsson gibt es was Ähnliches, der ist sogar fast ein bisschen übergriffiger als Pippi, was das angeht. Der kommt zu Lillebror. Als erste Aktion nimmt er sich die Dampfmaschine von Lillebror vor und jagt die erstmal in die Luft. Ne? Also wie so ein schlimmer großer Bruder. Das stört aber keinen großen Geist. Er repariert sie eben auf männliche Weise. Ja. Und lobt sich auch noch als den besten Dampfmaschinenaufpasser der Welt. Und das sind natürlich so Dinge, wo natürlich auch ein Moment der Überwältigung stattfindet und man so ein bisschen mit Lillebror so Angst hat, aber gleichzeitig auch sich freut, dass endlich mal was Richtiges passiert. Ja, und ich glaube, die Komik ist auch sowas wie ganz konkrete Logik. Die Logiker kennen wir wieder, weil wir sie auch als Logik von Kindern erkennen, die sozusagen dem konkreten Ereignis folgen. Das Kaninchen ist jetzt eben im Fuchs, es ist zugedeckt vom Fuchs. Ich habe als Kind ja neu gelernt, dass zugedeckte Dinge nicht verschwinden, also ist das das Kaninchenporträt. Und das ist eine im Konkreten bleibende Logik, die wir uns entziffern können und die wir nicht mehr sehen würden, weil wir viel mehr auf die Oberflächen gucken als diese Kinder. Und dann macht das so klick, klick und geht ganz schnell. Ja. Es gibt in der Pippi eine wunderbare Szene, da verkleidet sie sich für den Jahrmarkt. Das heißt, sie verkleidet sich eigentlich nicht, sondern sie zieht sich besonders schön an. Also aus ihrem Verständnis heraus. In den Zeichnungen sieht man das, denn das ist schon alles ein bisschen kunterbunt, aber für Pippi ist es sehr schön. Und die ganze Geschichte hindurch sagt sie immer wieder nur so, bezaubernd, bezaubernd. Und auch darüber musste ich zum Beispiel wahnsinnig lachen. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie im Grunde kurzzeitig in die Erwachsenenwelt eintritt und sozusagen mit einer Erwachsenensprache versucht, etwas zu beschreiben. Und diese Spannung, die daraus entsteht, ist einfach komisch. Ja. Ich würde gerne noch mal zurück zu Carlsson. Und ich glaube, Sie haben die Rollenverteilung hier schon gespürt. John ist der Pate dieses Buches. Wir finden das nicht so toll. Mir geht Carlsson wahnsinnig auf den Wecker. Ich finde, der ist selbstgefällig, der ist grapschig, der findet sich einfach super toll. Und dann, und das war die Stelle, wo ich wirklich das Buch fast weggelegt hätte, sagt Carlsson auch noch, dass Lillebror ein dummer kleiner Junge ist. Und Lillebror stimmt ihm auch noch zu und sagt aber, ich hoffe, du bist trotzdem mein Freund. Ja, ich erlebe das natürlich sehr stark aus der Perspektive von Lillebror und er kämpft um diese Freundschaft und er will diesen Freund nicht verlieren und da ist man, also kann ich nur aus meiner persönlichen Empfindung heraus sagen, ist man so zu allem bereit und Carlsson hat ja, wenn er Lillebror, und das tut er wirklich viel mehr als das Pippi tut, erpresst, irgendwelche Spiele zu spielen, die Lillebror vielleicht erstmal dann doch irgendwo normal noch denken, vernünftig denken, lieber nicht spielen will. Oder ihm sozusagen alle Bonbons abpresst, die er hat, alle wegnimmt, dann sagt er immer als schlimmste Drohung, da mache ich nicht mit. Genau. Wenn du das nicht machst, dann mache ich nicht mit. Wenn ich jetzt nicht schon wieder Geburtstag habe, mache ich nicht mit. Und das ist die schlimmste Drohung, dass der Freund auf einmal nicht mehr mitmacht. Und dafür ist man dann alles bereit zu geben. Und ich finde, deswegen ist es eben für mich nicht so sehr die Frage, mag ich Carlsson, sondern mag ich diese Geschichte der Freundschaft. Und für mich ist das eine sehr wahre Freundschaftsgeschichte. Ich finde auch, das ist sozusagen der Grund, warum ich sagen würde, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, wäre mein Herz für Carlsson und nicht für Pippi, weil sich diese Geschichte sehr entwickelt. Also bei Pippi ist es eine Figur, die kann man bestaunen, an deren Welt möchte man teilhaben, aber weil eben diese Freundschaftsgeschichte zwischen Lillebror und Carlsson sich entwickelt, den einen wesentlichen Punkt hat Ulrike schon erwähnt, das ist der Punkt, wir denken die ganze Zeit, oh Gott, der Junge bildet sich das nur ein. Und dann auf einmal ist Carlsson wirklich da. Das ist ein unerhörtes Ereignis, dass die anderen ihn auch sehen, dass er auf einmal sozusagen Lillebror auch recht haben lässt, dass das keine Einbildung von einem kleinen Jungen war, der einsam ist, sondern dass es Carlsson wirklich gibt. Da machen die Eltern was ganz Tolles. Sie sagen, ach, ja, eigentlich müsste man sagen, pass mal auf, Carlsson ist wirklich ein gefräßiger, egoistischer Tyrann, von dem musst du dich trennen. Aber das machen sie nicht. Genauso wie man seiner Tochter nicht sagen würde, du musst dich von deinem Freund trennen. Ja, das ist keine gute Idee in der Regel. Insofern sagen sie, okay. Wird ja schon gemacht, habe ich ja schon mal gehört. Wird gemacht, hat aber dramatische Folgen. Und in der Theaterabteilung erzählen wir viel davon. Also insofern sagen die, nein, okay, aber bitte häng es nicht an die große Glocke. Ne, also lass nicht so viele Leute davon wissen. Und sie sagen dann auch später, dann ist es sozusagen die dritte Stufe, die Medien sind auf Carlsson gewissermaßen neugierig geworden, man ist aufmerksam auf ihn geworden und er muss ihn sozusagen unter dem Deckel halten, sonst stürmen ganz viele Kamerateams, sonst stürmt die ganze Öffentlichkeit ins Vasaviertel und alle wollen Carlsson sehen. Also er muss ihn zwar immer noch ein bisschen geheim halten und er muss ihn auch vor sich selber schützen, aber Carlsson ist sein wirklicher Freund und mit den Erwachsenen passiert was, die werden dann doch eine Familie mit integriertem Carlsson in gewisser Weise und sogar, wenn dann die Eltern weg sind auf einer Kreuzfahrt, Lillebror die berühmte Zeit dann alleine zu Hause ist und eine Haushälterin beigesellt bekommt, Fräulein Bock, der Hausbock genannt. Selbst dann ist es so, dass am Anfang man denkt, Fräulein Bock ist eine Schießbudenfigur, die ist dazu da, um lächerlich gemacht zu werden. Und nach entwickelt sich eine Form von Zuneigung, eine Beziehung zu Fräulein Bock. Und sie wird eine ganz, ganz wichtige Figur im Leben von Lillebror. Und sogar der Onkel Julius, der reiche Onkel, der zu Besuch kommt, der auch ein furchtbarer Mensch ist, wird durch Carlsson geläutert. Also Carlsson macht viel Unheil, aber er macht auch was mit den anderen Menschen, den anderen Figuren, dass sie einfach sich entwickeln. Und das finde ich ein tolles Wachsen in diesem Buch. Das stimmt. Also Lillebror entwickelt sich tatsächlich, also der wird kräftiger mit der Zeit, ne? Und fängt dann auch mal ab und an dem Carlsson zu widersprechen. Weil wenn man das dann so dreht, wird das ja eigentlich eine Geschichte über die Integration eines nicht passenden Kindes oder Wesens in eine Familie. Ja? Wo auch wieder jemand eine Brücke ist. Lillebror ist der Jüngste, hinter ist die Brücke hinein, jemanden zu integrieren, der schwierig ist, weil er nicht in die üblichen Einordnungen passt und den man auch nicht sehen will. Der aber dann dank der Brückenfigur sichtbar wird für alle anderen und für alle anderen. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass Carlsson, dieser nervige Carlsson bleibt. Ich denke, die Reaktion, dass der extrem nervt, ist programmiert. Mir geht das auch so. Erstaunlich ist Lillebror, dass er das aushält. Und erstaunlich ist eben, was es dann in diesem ganzen Sozialgefüge in Bewegung setzt. Und man könnte es auch lesen als, wie integriert man ein anderes, ein behindertes Kind, zum Beispiel in eine Familie. Nicht? Das wird sichtbar gemacht. Es kostet jeden etwas, es bringt aber auch etwas mit. Und was vielleicht noch zu dem Verantwortungsthema passt, ich glaube, es ist geradezu sprichwörtlich, dass man nicht genau weiß, was sind diese besten Jahre von Carlsson, wie alt ist er wirklich? Weil tatsächlich Lillebror ihm gegenüber immer mehr in die Rolle des großen Bruders rutscht, also desjenigen, der Verantwortung für Carlsson übernimmt und ihn tatsächlich auch immer mehr anfängt zu beschützen. Das heißt, er ist auf einmal, obwohl er mit einem Mann letztlich befreundet ist, der Kind geblieben ist, ist er auf einmal dessen Beschützer geworden. Er ist nicht mehr der Kleinste. Er hat einen Freund, der eigentlich alles ist. Der ist jünger als er, der ist älter als er, der ist ein Mann, der ist ein Schüler, wird auch von unterschiedlichsten Menschen ganz unterschiedlich gesehen. Fräulein Bock hält ihn für einen dicken, missratenen Mitschüler, der nicht richtig lesen und schreiben kann. Und andere sehen in ihm eine Märchengestalt. Also es ist auch eine sehr schillernde Figur und wird in jedem Blick von jeder anderen Figur auch nochmal anders gesehen. Ich denke, was die beiden Figuren verbindet, Pippi und Carlsson, ist einfach diese Autonomie. Und den Freiheitsaspekt, den Sie beide vertreten. Jetzt würde ich gerne zum Schluss mir noch mal was vorstellen, nämlich was passieren würde, wenn die aufeinandertreffen. Also Ulrike, was würde passieren, wenn Carlsson in die Villa Kunterbunt hereinpropellert kommt, klaut sich die Pfefferkuchen von Pippis Herd und plusert sich total auf und ist überall der Weltbeste. Wie würde Pippi idealerweise reagieren? Pippi würde ihm eine weltbeste Jacke häkeln und ihn als zweiten Herrn Nilsson auf die andere Schulter setzen. Oh, domestiziert. John Carlsson sitzt gemütlich auf dem Dach und auf dem Dachfirst spaziert also plötzlich dieses Mädchen mit den viel zu großen Schuhen und den abstehenden Zöpfen entlang. Was sagt Carlsson? Ja, ich glaube, dass Carlsson ihr gegenüber tatsächlich unterlegen wäre. Er würde mit seinem Figurieren und Irritieren und Schabernacken, glaube ich, gegenüber Pippi nicht durchkommen. Ich glaube, sie ist stärker als er. Im Endeffekt ist sie sozusagen die stärkere Figur. Insofern, glaube ich, würde er irgendwann sicherlich die Tür von seinem Häuschen zumachen und sagen, ich muss mal meinen Krimskrams aufräumen. Ich will nichts mit meinen Büchern sagen. Ich schreibe für niemanden anders als für mich selbst. Ich schreibe, weil es solchen Spaß macht und weil ich das Kind, das ich einmal war, unterhalten will. Das hat Astrid Lindgren selbst einmal gesagt und damit ist es ihr gelungen, auch viele, viele Kinder zu unterhalten und auch Erwachsene zu unterhalten und hoffentlich auch Sie hier heute im Literaturhaus. Danke Ulrike Dresner und John von Düffel. Sie hörten ein Gespräch über die Kinderbücher von Astrid Lindgren, eine Spezialausgabe der Reihe Klassiker der Schullektüre, mit Ulrike Dresner und John von Düffel. Ein Mitschnitt aus dem Literaturhaus Stuttgart vom 25. September. Die Gesprächsleitung hatte Anja Brockert.